2.4 Wie wirkt das Bild auf dich? Was denkst du, wenn du das Bild der Künstlerin betrachtest? Wie wirkt das Foto auf dich? Welches Gefühl hast du bei dieser Performance? Was für ein Gefühl hast du bei diesem Gemälde? Welches Gefühl lässt das Bild in dir entstehen?